ganzes Deutschland noch hin. Regt's mir mit unserem Leben. Der Regierung ist das bekannt. Doch sie lassen den Tod in unser Land. Das Ziel ist im Wasser schon bekannt. Sie halten unser Leben in ihrer Hand. Das Ziel ist im Wasser schon bekannt. Sie halten unser Leben in ihrer Hand. Gegen die Pläne von Drecksau regen. Doch das ist mir egal. Der Oberkill nennt das den Wahl. Das Ziel ist im Wasser schon bekannt. Sie halten unser Leben in ihrer Hand. Das Ziel ist im Wasser schon bekannt. Sie halten unser Leben in ihrer Hand. Das Ziel ist im Wasser schon bekannt. Sie halten unser Leben in ihrer Hand.